Und wir sandten zu Madian ihren Bruder Suaib. Da sagte er, O mein Volk, dient Allah, erwartet den jüngsten Tag und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an.